Wir haben ein wichtiges Thema heute vor uns, die Entrückung, mit der persönlichen Frage, was das für mich bedeutet. Wir wollen das Thema sehr pädagogisch angehen, in Punkten, die aufeinander aufbauen, so wie auf einer Leiter gehen wir hoch. Aber man muss aufpassen, dass man zwischendurch nicht eine Sprosse verpasst, denn man könnte tief runterfallen. Hier eine Zusammenstellung von wichtigen Bibelstellen zum Thema Entrückung. 1. Thessalonicher 4, 13 bis 18, dann 1. Korinther 15, 51 bis 57, Johannes 14, 1 bis 3, Johannes 11, 25 bis 26, 2. Thessalonicher 2, Vers 1, Römer 5, 9 bis 10, 1. Thessalonicher 1, Vers 10, Offenbarung 3, Vers 10 bis 11 und schließlich Offenbarung 22, 17 und 20. Es gibt noch mehr Stellen. Vielleicht war man überrascht, dass gewisse Stellen da stehen, von denen man nicht gedacht hat, dass die jetzt von der Entrückung sprechen. Ich nenne zum Beispiel Johannes 11, 25, 26. Ich bin die Auferstehung und das Leben und so weiter. Aber dann ist man vielleicht auch überrascht, dass einige Stellen, die man erwartet hätte, aus Matthäus 24 hier nicht stehen. Das hat alles seine Gründe. Aber eben, der Reihe nach. Eine erste Stelle, gerade aus dieser Sammlung, die ich vorhin auf der ersten Folie gezeigt habe, ist 1. Thessalonicher 1, Vers 9. 9 bis 10. Es geht um die Thessalonicher, die nicht lange bevor sie diesen Brief bekommen hatten, sich bekehrt haben. Und von denen sagt der Apostel Paulus, wie andere über sie sprechen. Das ist nicht immer schlecht, über andere sprechen. Denn da wurde gut gesprochen über sie. Denn sie selbst berichten von uns, welchen Eingang wir, es geht um Paulus, Silvanus und Timotheus, welchen Eingang wir bei euch hatten und wie ihr euch von den Götzenbildern zu Gott bekehrt habt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat. Jesus, der uns errettet vor dem kommenden Zorn. Dieser erste Punkt ist überschrieben mit Dienen und Erwarten. Die Thessalonicher haben sich also damals bekehrt und der Apostel Paulus sagt, ihr Leben ist ganz anders geworden. Sie haben sich völlig abgewendet vom Götzendienst, von ihrer sündigen Vergangenheit, haben sie sich zu Gott bekehrt und zwar sind sie jetzt mit zwei Dingen hier charakterisiert. Erstens, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Zweitens, und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten. Das Leben der Thessalonicher sah mit der Bekehrung so aus, ihr ganzes Leben soll hier auf der Erde für Gott ein Dienst sein, ein Gottesdienst. Und begleitet soll das sein mit einer täglichen Erwartung der Wiederkunft Christi. Jetzt eine Frage an alle, die denken, die Gemeinde müsse zuerst dem Antichristen begegnen und durch den letzten schrecklichsten Weltkrieg, die große Drangsal, hindurchgehen. Ja, aber dann hätten die Thessalonicher nicht den Herrn jeden Tag damals erwarten können. Dann hätten sie eben gewartet, bis der Antichrist kommt und die Drangsal beginnt und dann würde dann der Herr kommen. Nein, sie haben den Herrn damals erwartet, täglich. Wie ist das möglich? Wir werden sehen. Aber das charakterisiert die Gläubigen und das möchte der Herr, dass die Gläubigen eine ständige Erwartung haben, dass der Herr heute kommen könnte. Also Wer sich das an die Wand malt, vielleicht heute, der macht das gut. Jeder Tag ist ein Tag, mit dem wir, bei dem wir rechnen könnten, der Herr kommt zurück, um die Seinigen heimzunehmen. Und zwar, um uns zu erretten vor dem kommenden Zorn Gottes, der über die Welt kommen wird. Zweitens, wir müssen, wenn wir über die Wiederkunft Christi sprechen, den Unterschied gut beachten. Es gibt in der Bibel, im Neuen Testament, das Kommen des Herrn Jesus für die Gläubigen. Und es gibt auch das Kommen des Herrn Jesus mit den Gläubigen. Ich zeige den Unterschied. Im 1. Thessalonicher Brief ist es ja so, diese Jungbekehrten, die den Herrn schon täglich erwarteten, die werden mit diesem ersten Brief weiter unterwiesen. In jedem Kapitel, in allen 5 Kapiteln, wird über die Wiederkunft Christi gesprochen. Aber nicht immer über dasselbe. Nicht wahr? In Kapitel 1, da haben wir gelesen, Jesus, der uns errettet vor dem kommenden Zorn. Sie erwarten ihn aus dem Himmel kommend. Das ist das Kommen des Herrn Jesus für die Gläubigen. Aber wenn der Apostel sagt in Kapitel 3, 1. Thessalonicher 3, Vers 13, um eure Herzen zu befestigen, dass ihr untadelig seid in Heiligkeit vor unserem Gott und Vater bei der Ankunft unseres Herrn Jesus mit allen seinen Heiligen. Das ist nicht das Gleiche. Da geht es um sein Kommen mit allen Heiligen. Das müssen wir unterscheiden. Hier in diesen Stellen, aber noch in viel, viel mehr Stellen der Bibel. Und das wird uns helfen, damit wir kein Chaos und kein Durcheinander haben. Beim Betrachten des prophetischen Wortes der Bibel. Ich muss vielleicht noch erklären, der Ausdruck in der Elberfelder übersetzt Ankunft. 1. Thessalonicher 3, 13. Parousia. Dieser Ausdruck wird verwendet sowohl für die Entrückung, das Kommen des Herrn für die Gläubigen, als auch für das Kommen des Herrn mit den Gläubigen. Also das Wort Parousia ist noch nicht klar für sich. Man muss von Stelle zu Stelle klären, ist damit die Wiederkunft gemeint, eben für die Gläubigen oder mit den Gläubigen. Ein weiterer Unterschied ist noch der. Bei der Entrückung kommt der Herr Jesus nicht auf die Erde. Bei seinem Kommen mit allen Heiligen, da kommt er sehr wohl auf die Erde. Denn in Zacharia 14 lesen wir, seine Füße werden an jedem Tag auf dem Ölberg stehen. Und dort steht, kommen wird mein Herr, wird der Herr und alle Heiligen mit ihm. Also das Kommen auf die Erde. Darum hier in der Grafik, die Wiederkunft mit den Heiligen, dieses Dreieck, das ist nicht einfach Geometrie, das ist symbolisch der Ölberg. Also wenn man spricht über das erste und das zweite Kommen Jesu, könnte man präzisieren, damit ist gemeint, das Kommen auf die Erde. Das erste Kommen auf die Erde ist geschehen vor 2000 Jahren, als der Herr Jesus in Bethlehem als Messias geboren wurde. Und er wird wiederkommen als König der Welt mit allen Heiligen auf die Erde. Wir müssen also nicht sprechen von drei Kommen des Herrn, sondern von zwei Kommen, das erste und das zweite Kommen auf die Erde. Aber wir müssen unterscheiden, noch vor dem zweiten Kommen auf die Erde gibt es das Kommen für die Gläubigen. Drittens, wir müssen ganz klar unterscheiden beim Bibellesen zwischen Gottes Plan für die Nationen und Gottes Plan für Israel. Das darf man nicht vermischen. In Römer 11, Vers 25 lesen wir, ich meine, in Römer 9 bis 11 geht es um die Frage, Was ist Gottes Plan für Israel? Und da wird erklärt in Römer 11, Vers 25, denn ich will nicht, Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt sei, damit ihr nicht euch selbst für klug haltet, dass Israel zum Teil Verhärtung widerfahren ist, bis die Vollzahl der Nationen angegangen ist. Und so wird ganz Israel errettet werden. Wie geschrieben steht, aus Zion wird der Erretter kommen, er wird die Gottlosigkeit von Jakob abwenden. Und dies ist für sie der Bund von mir, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Hier wird von der Vollzahl der Nationen gesprochen, die zuerst angehen muss. Und danach wird gesprochen über die Errettung von ganz Israel. Nun, das bedeutet Folgendes. Gott hat eine ganz bestimmte Zahl von Menschen festgelegt, aus allen Nationen, die zur Gemeinde gehören sollen. Die Gemeinde entstand ja an Pfingsten, Apostelgeschichte 2, als der Heilige Geist kam, um auf der Erde zu wohnen. Der Heilige Geist ist allgegenwärtig, er ist Gott, wie der Sohn, wie der Vater. Aber wenn es heißt, dass Gott an einem bestimmten Ort wohnt, dann heißt es, dass er sich da in einer ganz besonderen Weise wirksam erweist. Also, an Pfingsten kam der Heilige Geist, da wurde die Gemeinde gegründet und in der Folge wurde das Evangelium in die ganze Welt hinausgetragen, alle Nationen zu einem Zeugnis und Gott hat festgelegt eine bestimmte Zahl. Und wenn der Letzte zur Bekehrung kommt, dann ist die Zeit der Gemeinde vorbei. Und dann wird Gott mit Israel wieder eine ganz besondere Beziehung eingehen. Nicht wahr? Römer 9 bis 11 macht eben deutlich. Was ist mit Israel? Wenn jemand denkt, Israel ist seit der Kreuzigung des Messias verworfen. Das sagt Römer 9 bis 11. Nein, Israel ist niemals verworfen und die Verheißungen, die Gott den Vätern gegeben hat, die sind unbereubar. Römer 11, 29. Aber Römer 9 bis 11 macht klar, ich sage es mit meinen Worten, Israel als Nation ist für eine bestimmte Zeit auf die Wartebank gestellt worden. Und jetzt ist der Fokus ganz besonders gerichtet auf die Völker der Welt. Und tatsächlich, in den vergangenen 2000 Jahren kam das Evangelium zu allen Nationen der Welt. Es gibt keine Nation, die nicht erreicht ist bis heute. Nicht alle Menschen, aber alle Nationen. Und da haben sich Menschen bekehrt aus allen Völkern, also aus allen Nationen, muss ich sagen, und wurden zur Gemeinde, dem Leib Christi, hinzugefügt. Und nun sagt der Apostel Paulus, Israel ist zum Teil Verhärtung widerfahren. Viele aus Israel haben den Messias nicht erkannt. Nicht alle, zum Teil. Aber man könnte ergänzen oder klärend ergänzen, der große Teil ist verhärtet worden, aber eben nur so lange, bis die Vollzahl der Nationen eingegangen ist und dann wird ganz Israel errettet werden. Und das ist nun eben der Punkt der Entrückung. Wenn diese Vollzahl eingegangen ist, dann geschieht die Entrückung. Und dann eröffnet sich ein ganz neues Kapitel. Ganz Israel wird errettet werden. Also so müssen wir das ganz klar unterscheiden. Wir müssen heilsgeschichtliche Abschnitte in der Bibel unterscheiden. Wer das nicht macht, der wird ein totales Chaos haben. Vierter Punkt, die Lehrbriefe des Neuen Testaments für die Gemeinde. Wir haben im Neuen Testament 21 Briefe, 3x7 Briefe. Die sind ganz speziell für die Gemeinde geschrieben. Wie zum Beispiel die 5 Bücher Mose, die Tora, wurde ganz speziell für Israel geschrieben. Natürlich auch für die Gemeinde. Römer 15 sagt das. Alles, was zuvor geschrieben worden ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben worden. Aber wir sehen in der Tora ganz speziell Israel angesprochen, ausdrücklich. Ja? Und der Bund am Sinai war ausschließlich ein Bund mit Israel, nicht mit den anderen Völkern. Und das Zeichen dieses Bundes war der Sabbat, 2. Mose 31. Das Zeichen des Bundes Gottes mit den Kindern Israel, nicht mit den anderen Völkern. Also kein Durcheinander anrichten und sagen, der Sabbat sei für alle Völker. Nein. Also die Tora speziell für Israel. Die Briefe des Neuen Testaments speziell Belehrung für die Gemeinde. Und was wir da finden über die Entrückung ist dieses: Wir müssen den Herrn jeden Tag erwarten. Nochmals 1. Thessalonicher 1, 9 bis 10. Und das ist die freudige Erwartung der Erlösten. Und sie warten nicht auf den Antichristen. Sie warten nicht auf die Drangsal. Und es werden keine Anweisungen für die Gemeinde gegeben für das Verhalten gegenüber dem Antichristen und dem Tier aus dem Meer, dem kommenden Diktator des Westens. Keine Anweisungen zu ihrem Verhalten gegenüber dem König des Nordens, der eine ganz wichtige Rolle spielen wird in der Drangsalszeit, wenn Israel völlig überrannt werden wird. Keine Anweisungen in Bezug auf diese weltweite Gerichtszeit. Warum nicht? Warum wird nicht gesagt, wie man sich verhalten muss, dass man eben zum Beispiel viel Reis einkaufen muss und so weiter und richtige Vorräte anlegen muss? Steht nichts für die Gemeinde in dieser Hinsicht. Das muss man einfach mal zur Kenntnis nehmen. Fünftens, das letzte Buch der Bibel ist die Offenbarung. Und das ist übrigens im Neuen Testament das einzige Buch, das durchwegs prophetisch ist. In den anderen Bibelbüchern haben wir auch Prophetie. Aber die Offenbarung, die Bibel abschließt, die ist ein durch und durch prophetisches Buch. Viele denken, das Buch ist sehr schwierig und eigentlich ein verschlossenes Buch. Aber das stimmt nicht. Denn der erste Satz ist ja Offenbarung Jesu Christi, welche Gott ihm gab, um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. Offenbarung, Apokalypsis. Apo heißt auf Griechisch weg und Kalypsis Decke. Also die Decke weg. Das ist Offenbarung. Also hier wird gerade nicht etwas versteckt und verborgen, sondern hier wird etwas klar gemacht. Es ist eine Klarmachung. Und die Einteilung der Offenbarung ist wirklich ganz einfach. In Kapitel 1, Vers 19 sagt der Herr Jesus zu Johannes, er soll das aufschreiben, was er sieht in der Vision. Und zwar, was du gesehen hast, was ist und was geschehen wird nach diesem. Das ist eine Dreiteilung. In Offenbarung 1, da sehen wir, Johannes sah den Herrn Jesus in Herrlichkeit, in Macht und Herrlichkeit, als den König der Könige. Das ist dieser erste Teil, was du gesehen hast. Das ist eine ganz wichtige Grundlage, Einleitung in das Buch der Offenbarung. Da finden wir ganz wichtige Grundsätze für dieses Buch. Zum Beispiel, ich habe es ja schon angedeutet, für wen ist die Offenbarung geschrieben? Um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. Das war auf dem Gymnasium. Ein Mitschüler kommt zu mir und sagt, ich habe jetzt begonnen, in der Bibel zu lesen, aber er verstehe gar nichts. Und damit wollte er sagen, was soll deine Empfehlung, die Bibel zu lesen, wenn man ja überhaupt nicht rauskommt? Ich habe gefragt, was hast du gelesen? Die Offenbarung. Das musst du doch nicht lesen. Das ist nicht für dich geschrieben. Das ist für solche geschrieben, die gehorchen. Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gab, um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. Solche, die dem Herrn dienen wollen, ihr Leben ihm zur Verfügung stellen, für die ist die Offenbarung, für die anderen ist das zu. Und ich habe ihm gesagt, lies das Johannesevangelium. Weil dort steht ja in Kapitel 20 am Schluss, dass diese Dinge geschrieben sind, damit man eben erkennen kann, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und dass man durch den Glauben an ihn ewiges Leben hat. Also, Offenbarung 1, was du gesehen hast. Jetzt zeige ich den dritten Teil, was geschehen wird nach diesem. Kapitel 4, Vers 1. Ich weiß, gehe ich nicht der Reihe nach, aber aus pädagogischen Gründen eben zuerst zu Teil 3. Kapitel 4, Vers 1. Nach diesem sah ich und siehe, eine Tür war geöffnet in dem Himmel und die erste Stimme, die ich wie die eine Posaune mit mir hatte reden hören, sprach, komm hier herauf und ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Das ist die gleiche Ausdrucksweise wie in Kapitel 1, Vers 19. Was geschehen wird nach diesem? Was nach diesem geschehen wird? Also, jetzt wissen wir, der dritte Teil beginnt in Kapitel 4 und geht dann bis 22. Und jetzt finden wir heraus, wo befindet sich Teil 2? Was ist? Ja, zwischen Kapitel 1 und zwischen 4. Das sind die Kapitel 2 und 3. Und das sind die Kapitel der sieben Sendschreiben. Briefe an sieben Gemeinden. Und das ist nun sehr, sehr wichtig, denn wir haben im Alten Testament viele prophetische Bücher, wie Jesaja, 66 Kapitel, Jesaja, Jeremia, 52 Kapitel, Hesekiel, 48 Kapitel, die 12 kleinen Propheten und noch mehr Prophetie. Aber da spielt die Gemeinde nie eine Rolle. Die Gemeinde, die Ekklesia, der Leib Christi, entstanden ab Apostelgeschichte 2 am Pfingsten, wird nie erwähnt im Alten Testament. Die Nationen werden erwähnt, Israel wird erwähnt, die Gemeinde nie. Und Paulus sagt auch in Epheser 3, dass die Gemeinde ein Geheimnis war im Alten Testament. Das heißt, eine Wahrheit, die im Alten Testament verborgen war, in den früheren Zeitaltern und erst jetzt neutestamentlich durch den Heiligen Geist enthüllt worden ist. Nun, die Offenbarung ist ganz wichtig als prophetisches Buch, weil sie nun deutlich macht, in Ergänzung zu Jesaja, Jeremia, Hesekiel, 12 kleine Propheten und überhaupt alle Prophetie von 1. Mose an, durch alle Kapitel hindurch, jetzt wird ergänzt, und was ist der Platz der Gemeinde in der Prophetie? Und darum ist dieser Teil sehr wichtig. Und der wird eben überschrieben mit was ist. Und das macht klar, dass diese sieben Sendschreiben, die haben eine Bedeutung für die gegenwärtige Zeit, in der wir leben. Die Zeit der Gemeinde. Und es ist sehr interessant, diese sieben Briefe waren ja Briefe, die sich richteten an sieben Gemeinden in Asia, das ist in der heutigen Westtürkei, deutlich größer als die Schweiz, eine Provinz. Da waren die Städte Ephesus, Smyrna, Pergamus und so weiter. Und das waren wirkliche christliche Gemeinden im ersten Jahrhundert. Und der Herr spricht in diesen Briefen ihre Schwierigkeiten und Nöte an. Aber auch das, was gut ist. Und nun ist die Entdeckung fantastisch. Wenn man die Kirchengeschichte überschaut von den letzten 2000 Jahren, dann findet man Parallelen zu diesen sieben Sendschreiben. Inhaltliche Parallelen. Und zwar so, dass man die gesamte Kirchengeschichte von den Tagen der Apostel bis heute einteilen kann in sieben Zeitabschnitte, die diesen sieben Sendschreiben in der Reihenfolge entsprechen. Also wir wären heute in der Zeit von Laodicea. Das heißt, die Volksgerechte. Die Volksgerechte, das bedeutet, die betrachtet, richtig ist das, was die Masse gut heißt. Ja. Und wir sind in dieser Zeit, wo man sich in Gemeinden fragt, wenn Otto Normalverbraucher in die Gemeinde kommt, was erwartet ihr? Nun, Otto Normalverbraucher, wenn er auf dem Weg in die Gemeinde ist, dann stellt er normalerweise zwischendurch das Radio an. Und was hört er? Rock- und Popmusik. Also wenn er dann in die Gemeinde kommt, dann kann er natürlich nicht vierstimmige Choräle hören. Das geht gar nicht. Wir müssen die Musik anpassen an Otto Normalverbraucher. Aber es ist noch so, Otto Normalverbraucher kann sich nicht länger konzentrieren bei einem Vortrag als 20 Minuten. Also unsere Predigten dürfen nicht mehr so lange sein, wie sie bisher waren. Wir müssen das kürzen auf 20 Minuten. Und also das hat man mir auch nicht gesagt, ich muss jetzt dann aufhören. Aber ja, das wäre es dann gewesen. Dabei, wir haben ja erst die Einleitung gemacht. Ja, also man passt sich an dem Zeitgeist. Und noch etwas, Otto Normalverbraucher findet das auch vielleicht ein bisschen langweilig. Also man muss die Predigt schon noch anreichern, vielleicht am Anfang oder am Schluss, mit einem Sketch oder mit einem Pantomime und so weiter. Ja, das ist Laodicea. Und Laodicea meint, sie seien reich und der Herr sagt, du bist jämmerlich. Laodicea meint, wir sind kulturrelevant. Wir sind gesellschaftlich relevant geworden, nicht mehr so altmodisch, wie das früher war in manchen Gemeinden. Ja, in dieser Zeit leben wir. Wir können noch viel mehr sagen. Aber schon interessant, diese Sendschreiben, ihre Parallelen zu 7 Abschnitten der Kirchengeschichte, und es geht auf. Es passt wirklich. Und ich habe mir schon mal als Teenager überlegt, ist ja grandios, das passt ja genau in der Reihenfolge. Aber es könnte ja sein, dass in der Bibel eben nach Ephesus, Smyrna nicht Pergamus kommt, sondern Laodicea. Und es könnte ja sein, statt Laodicea, da wäre dann Ephesus. Oder es könnte auch sein, da wäre dann Smyrna. Ich habe mir überlegt, wie viele Möglichkeiten gibt es, 7 Sendschreiben anzuordnen? Wie macht man das? Ist die gleiche Rechnung. Ich war Hans, Maria und Josef sitzen auf 3 Stühlen. Wie viele Möglichkeiten gibt es, die anzuordnen? Zuerst Hans oder zuerst Maria oder... Aber dann auch die 2 anderen, die könnte man auch noch umstellen. Das lernt man in der Mathematik, Kombinatorik. Also das macht man mit Fakultät. 3, da rechnet man 1 mal 2 mal 3. 6. Es gibt 6 Möglichkeiten. Und 7, da gibt es eben Fakultät 7. Man schreibt 7 und ein Ausrufezeichen. Und da rechnet man 1 mal 2 mal 3 mal 4. Bis 7. Das gibt 5040 Möglichkeiten. Aber 5039 sind falsch. Und in der Bibel haben wir genau die einfach schön passt in der Reihenfolge mit den 7 Abschnitten der Kirchengeschichte. Und jetzt kommt die Pointe. In Offenbarung 4, Vers 1, gerade nach Laodicea, haben wir gesehen, wird der Apostel Johannes hinaufgerufen in den Himmel. Komm hier herauf. Der Himmel steht offen. Er sah eine offene Türe. Die wurde nicht geöffnet. Die war offen. Er wird hinaufgerufen. Er wird entrückt. Und damit ist er eben ein Bild der Gemeinde, die entrückt wird nach Abschluss des Zeugnisses hier auf der Erde. Als Kirche. Darum habe ich da nach den 7 Leuchtern, die Gemeinden werden ja verglichen mit Leuchtern, die Licht verbreiten, auch mit Sternen, die Licht verbreiten. Aber das ist eine beschränkte Zeit hier auf der Erde, dann kommt die Entrückung. Und jetzt interessant, was folgt in der Offenbarung? Dann kommt das mit dem Buch, das 7 Siegel hat. Manche sagen, die Offenbarung, das ist ein Buch mit 7 Siegeln, kann man nicht verstehen. Nein, Die Offenbarung ist eine Offenbarung. Aber in der Offenbarung gibt es ein Buch, das ist versiegelt. Das Buch mit den 7 Siegeln. Und das kann nur Jesus Christus öffnen im Himmel. Und jedes Mal, wenn er ein Siegel bricht, kommt ein Gericht Gottes über die Welt. Die Offenbarung beschreibt den kommenden Zorn Gottes über die Welt. Und das wird beschrieben in dem Buch mit den 7 Siegeln. Und nun ist es wichtig zu betrachten, bei jedem Siegel, habe ich gesagt, kommt ein Gericht Gottes über die Welt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aber beim 7. Siegel geschieht nichts. Eine halbe Stunde Ruhe im Himmel. Übrigens, das macht klar, im Himmel gibt es auch Zeit. Nur als kleine Korrektur, es gibt manche, die sagen, im Himmel gibt es keine Zeit mehr. Das stimmt gar nicht. Eine halbe Stunde ist dort Ruhe. Aber das ist nur die Ruhe vor dem Sturm. Wenn man weiter liest, bereiten sich 7 Engel mit Posaunen und wenn der erste bläst, kommt ein schreckliches Gericht über die Welt. Der zweite, ein Gericht über die Welt. Und so geht das weiter. Und jetzt wird uns klar, aha, der Inhalt des 7. Siegels besteht in 7 Posaunengerichten. Und bei jeder Posaune kommt ein Gericht Gottes über die Welt, 1 bis 6. Aber bei der 7. Posaune geschieht nichts. Das kennen wir schon, ja? Und dann muss man sich Folgendes überlegen. Man muss weiterlesen. Hier muss man ziemlich viel weiterlesen. Und dann kommt man zu dem Kapitel, 7 Engel im Himmel haben goldene Opferschalen. Und wenn sie die ausgießen auf die Erde, dann kommt ein Schlag nach dem anderen auf die Erde. Zum Beispiel wird ausgegossen und dann wird das Meer zu Blut. Jetzt versteht man auch, warum diese Schalen, der Begriff, den Johannes benutzt, meint Opferschalen aus Gold, mit denen man das Blut der Opfer auffing. Wird ausgegossen und dann kommen 7 schreckliche Gerichte über die Welt. Und nun ist es so, dass jetzt klar wird, aha, die 7. Posaune besteht aus 7 Schalengerichten. Und danach, wenn man weiterliest, in Offenbarung 19, kommt Jesus Christus als König der Könige aus dem Himmel mit all den himmlischen Kriegsscharen. Er kommt mit allen Gläubigen. In Kapitel 20, dann errichtet er das tausendjährige Reich auf und dann kommt das letzte Gericht der Verlorenen und dann kommt ein neuer Himmel und neue Erde. So, ist alles klar. Also die Offenbarung ist ganz einfach. Das sind 7 Gemeinden, die Kirchengeschichte. Dann kommt die Entrückung und dann kommen die Gerichte über die Welt und zwar 7 Siegelgerichte, wobei das 7. Siegel besteht aus 7 Posaunen und die 7. Posaune besteht aus 7 Schalengerichten und dann kommt Jesus Christus als König und Richter der Welt mit den Gläubigen, um das tausendjährige Reich aufzurichten. Jetzt ist auch noch gar klar, ob das tausendjährige Reich schon jetzt ist oder erst in der Zukunft. Man muss einfach die Offenbarung lesen. Es ist so einfach, so klar. Natürlich erst in der Zukunft. Einmal ist eine Bibelschülerin zu mir gekommen und hat mir gesagt, mein Dozent, sagen können, mein Lehrer. Mein Dozent hat gesagt, dass das tausendjährige Reich schon jetzt ist. Ich habe ihr einen Rat gegeben, sie soll mit Stroh, hätte besser gesagt Heu, und mit Fleisch in den Zoo gehen, nach Zürich, und das, natürlich ausnahmsweise, das soll man sonst nicht, dem Löwen hinhalten. Und wenn er das Stroh nimmt, oder das Heu, dann sind wir jetzt schon im tausendjährigen Reich, nach Jesaja 11, und wenn er das Fleisch will, eben noch nicht. Gut, ich hätte auch sagen können, im tausendjährigen Reich wird der Teufel gebunden sein. Ist der Teufel heute los? Ja, der Teufel ist los, also sind wir nicht im tausendjährigen Reich. Ja, das war so ein kleiner Exkurs. Ich muss vielleicht noch erklären. So ist der strenge Ablauf zeitlich der Gerichte in der Zukunft, wenn der Zorn Gottes über die Welt kommt. Sieben Siegel, siebte Siegel aus sieben Posaunen, siebte Posaunen aus sieben Schalen, dann die Wiederkunft Christi. Aber wenn man die Offenbarung liest, 4, 5, 6, 7, 8, dann muss man beachten, dass dieser strenge zeitliche Ablauf, genau so wird das kommen, in dieser Reihenfolge, wird ständig unterbrochen. Und zwar durch Einschübe, die den Hintergrund dieser ganzen Gerichtszeit erläutern. Manchmal sogar mit einem Rückgriff zeitlich oder Vorausgriff zeitlich. Das kennt man vom Film. Ich war dort, das ist eben das Problem, die nicht Film schauen, wie ich, die fragen sich dann vielleicht manchmal, aber was ist das? Und dann sagen die das ständig anschauen, ja, das ist ein Flashback. Das ist ein Rückgriff zeitlich. Ja, aber das jetzt, das passt ja gar nicht. Ja, das ist ein Flash-Forward. Also eine Vorwegnahme der Zukunft. Aber genau das Prinzip geschieht in der Vision von Johannes. Also diese Hintergründe mit Rückgriff, Vorausgriff, das findet man hier. Und zwar so, dass diese Einschübe immer vor Nummer 1 sind, also vor dem ersten Siegel, dann zwischen dem sechsten und siebten Siegel. Dann nach dem siebten Siegel vor der ersten Posaune, dann zwischen der sechsten und der siebten Posaune. Und dann nach der siebten Posaune vor der ersten Schale und dann zwischen der sechsten und siebten Schale. Und dann nach der siebten Schale. Und wer mitgezählt hat, hat gemerkt, das sind sieben Einschübe. So ist Gottes Wort. So, klar, strukturiert, wie das Weltall. So ist der Schöpfer. Und zwar eben die sieben Sendschreiben, die Kirchengeschichte und dann eben die Gerichte, der Zorn Gottes, sieben Siegel, sieben Posaunen, sieben Schalen, aber unterbrochen durch sieben Einschübe. Sechster Punkt. Bei dem fünften Siegel wird uns berichtet von Märtyrern, Gläubigen, die sterben wegen ihres Glaubens in der Gerichtszeit. Und was steht da? Ich lese das fünfte Siegel, Offenbarung 6, Vers 9. Und als es, das Lamm Gottes, Jesus Christus, das fünfte Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar die Seelen derer, die geschlachtet worden waren, um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses willen, das sie hatten. Und sie riefen mit lauter Stimme, und sprachen, bis wann, o Herrscher, der du heilig und wahrhaftig bist, richtest und rächst du nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Und es wurde ihnen an jeden ein weißes Gewand gegeben. Und es wurde ihnen gesagt, dass sie noch eine kleine Zeit ruhen sollten, bis auch ihre Mitknechte und ihre Brüder vollendet sein würden, die ebenso wie sie getötet werden würden. Ja, also Johannes sieht im Himmel, beim Altar, das heißt auch beim himmlischen Tempel, sieht er die Seelen der Ermordeten, der Märtyrer. Und diese Seelen sind natürlich nicht in einem Seelenschlaf, wie ihr Lehrer behaupten, sondern die sind bei vollem Bewusstsein. Und die können im Himmel auch klar denken, das ist auch eine Ermutigung für alle, die Demenz haben. Also später merken sie das nicht mehr als Ermutigung, aber man muss es vorher sagen, dass im Himmel das alles wieder gut ist und dass die Seele dann auch wieder klar denken kann, wenn sie durch den kranken, das kranke Hirn gebunden wird. Die können klar denken und sprechen. Also ohne Broca und Wernicke Region da, Sprachproduktion, Sprachverständnis im Gehirn, die können klar denken und beten und sie bitten um Rache. Ja, aber in der Bergpredigt haben wir doch als Jünger und Jüngerinnen Jesu gelernt, dass wir für unsere Feinde beten und unsere Feinde segnen. Wie kommt es, die beten, Gott möge rächen? Das ist ja wie die Rachepsalmen im Alten Testament. Ja? Das ist ein Rachegebet im Neuen Testament. Wie ist das möglich? Ganz einfach. Heute leben wir in der Zeit der Gnade. Das Evangelium wird ausgebreitet in der ganzen Welt. Der Apostel Paulus sagt in 2. Korinther 6, jetzt ist die wohlangenehme Zeit. Jetzt ist der Tag des Heils, sagt er. Das ist die Gnadenzeit. Aber mit der Entrückung endet die Gnadenzeit und dann kommt die Gerichtszeit. Und in der Gerichtszeit, da geht es um Gottes Gerechtigkeit. Dann werden die Gläubigen zu Recht um Rache bitten. Um die verdiente, gerechte Rache, weil die Gnadenzeit vorbei ist. Und nun wird klar, wenn man meint, da sei immer noch die Gemeinde auf der Erde und plötzlich bittet die Gemeinde um Rache. Nein, das ist nicht die Gemeinde, sondern das sind Gläubige nach der Gemeindezeit auf der Erde. Wir werden noch mehr hören davon nachher. 7. Punkt. Die zwei Zeugen. 1260 Tage. In Offenbarung 11, 3 bis 13 wird uns gesprochen, dass zwei Zeugen auftreten werden in der Zukunft. Die werden 3,5 Jahre Zeugnis ablegen, dann werden sie sterben und in den Himmel gehen. Aber dann gehen die Gerichte weiter, nochmals 3,5 Jahre. Diese 3,5 und 3,5 Jahre werden in Offenbarung 11 erwähnt. Also 1260 Tage, das sind 3,5 Jahre, oder 42 Monate, das sind 3,5 Jahre. Was ist das für eine Zeit? Das ist die 70. Jahrwoche von Daniel. Eine Jahrwoche ist eben eine Woche nicht von 7 Tagen, sondern von 7 Jahren. In Daniel 9 wird vorausgesagt, 49 Jahrwochen werden vergehen vom Erlass, Jerusalem wieder aufzubauen, bis der Messias kommt. Und wirklich, man kann berechnen, von Nehemia, als der Perserkönig damals, Nehemia 2, den Erlass gab, Jerusalem zu bauen, 445 vor Christus, 49 Jahrwochen bis zum Jahr 32 nach Christus, als der Jesus als Messias einzog nach Jerusalem. Fantastische Prophetie. Also vor dem ersten Kommen Jesu 69 Jahrwochen. Und dann wird aber auch noch über eine 70. Jahrwoche gesprochen. Nur, schließt die nicht direkt an, sondern wenn man gut liest in Daniel 9, heißt es, wenn diese 69 Jahrwochen zu Ende sind, 7 und 62, gibt 69 Jahrwochen zu Ende sind, dann kommt der Messias als Fürst. Und dann wird er ermordet. Und dann wird Jerusalem und der Tempel zerstört. Und dann gibt es Verwüstung über Jerusalem bis in die Endzeit. Und dann wird plötzlich von einem Bund gesprochen, der geschlossen wird für 7 Jahre, für eine Jahrwoche. Und das sind eben diese 7 Jahre vor dem zweiten Kommen Jesu. Also es gibt 69 Jahrwochen bis zum ersten Kommen. Und vor dem zweiten Kommen 7 Jahre, die eine ganz spezielle Rolle spielen. Und dazwischen ist eben diese Zeit, in der Jerusalem ständig verwüstet wird bis in die Endzeit. Ja, ich komme noch auf dieses Thema nochmals zurück. Das war nur so andeutungsmäßig. Und wenn man denkt, ah, ich habe ziemlich nichts verstanden, kein Problem, es geht allen so. Aber wir bauen ja auf. Und die Wissensinseln werden sich immer mehr verdichten. Nun ist es so, diese 70. Jahrwoche ist ganz wichtig. Das ist die Zeit, in der ein riesiger Teil des prophetischen Wortes, also Jesaja, Jeremia, Hesekiel, 12 kleinen Propheten und allen prophetischen Abschnitten, sich genau dann erfüllen werden. Diese Zeit ist so bedeutsam. Das ist eben diese Zeit, die genannt wird, der kommende Zorn. 7 Siegel, 7 Posaunen, 7 Schalen. Und nun, wir wissen also, vor der Wiederkunft Christi, in Macht und Herrlichkeit, mit allen Heiligen, mit allen Gläubigen, da spielen 7 Jahre eine ganz besondere Rolle. Und diese 7 Jahre, die beginnen erst nach der Entrückung der Gemeinde, wie wir noch sehen werden. Ja, weil Jesus rettet uns vor dem kommenden Zorn. 1. Thessalonicher 1, Vers 10. Ich komme aber darauf zurück. Und dann kommen diese 7 Jahre und dann die Wiederkunft Christi. Aber jetzt wollen wir ganz genau sein. Hier auf dem Schema gibt es noch ein X. Sieht man das? X plus 3,5 Jahre plus 3,5 Jahre. Es ist so, die 7 Jahre werden beginnen mit einem Bundesschluss mit Israel. Ich kann noch erklären, was für ein Bundesschluss. Der kommende Diktator des Westens, ein ganz, ganz schrecklicher Mensch, der von Satan direkt die Macht bekommt und seinen Thron. Wenn dieser Mann kommt, er ist das Tier aus dem Meer, Offenbarung 13,1, der wird mit Israel unter dem Antichristen, dem falschen Messias in Israel, wird er einen Bund, einen Militärbund schließen für 7 Jahre. Gegen die militärische Gefahr aus dem Norden. Das prophetische Wort macht klar, die größte, die tödlichste Gefahr Israels wird kommen von Norden. Man muss also immer auf den Norden schauen, auch heute, was da geschieht. Von dort kommt die tödliche Gefahr. Aber eben dieser Bund wird geschlossen als Schutz oder als angeblicher Schutz vor der Katastrophe von Norden. Und wenn dieser Bund geschlossen wird, beginnen die 7 Jahre. Jetzt ganz wichtig, nirgends in der Bibel wird gesagt, dass dieser Bundesschluss am Tag der Entrückung geschehen wird. Und darum setzen wir ein X an zwischen Entrückung und den letzten 7 Jahren. Nirgends in der Bibel wird uns gesagt, wie lange X ist. Und jetzt versteht man, warum es richtig war, wenn unsere Großeltern schon gesagt haben, wir leben in der Endzeit, Jesus Christus kommt bald. Und da haben sich spätere, zum Beispiel Enkel, haben gesagt, ja, schon mein Großvater hat das gesagt. Und es ist ja nichts passiert. Der war vollkommen richtig. Weil der Großvater wusste nicht, wie lange X ist. X hätte Jahrzehnte sein können. Ja, und was ist mit den Thessalonichern? Die haben ja damals schon den Herrn erwartet. Und das zu Recht, weil die Bibel nirgends angibt, wie lange X ist. Das ist der Punkt. Man muss nicht warten, bis der Antichrist kommt, sondern den Herrn jeden Tag erwarten. Und mit jedem Tag wurde X kleiner. Und X ist heute so klein geworden, dass wir sehen, die Schachfiguren für das, was nach der Bibel erst nach der Entrückung geschehen kann, die Schachfiguren sind aufgestellt. Die Vereinigung des Westens, das widerstandene Römische Reich, die islamistische Zusammenrottung in Syrien, Libanon, Türkei, bis nach Iran, das ist der König des Nordens, der von Norden her den tödlichen Schlag machen wird in der Zukunft. Dann das Land im äußersten Norden von Israel, Rosh, eine Großmacht mit Verbündeten auf 3 Kontinenten, Europa, Asien und Afrika. Die Könige von Sonnenaufgang, die Schachfiguren sind aufgestellt. Aber das Ganze kann noch nicht jetzt passieren. Es ist noch nicht lange her, ein bisschen mehr als ein Jahr hätte man denken können, jetzt geht das von Norden los. Mit Hezbollah. 300.000 iranische Raketen und dann die Proxys aus Syrien und Irak. Und dann eben Iran dahinter. Im Rücken noch unterstützt durch Roche, Russland. Aber es war klar von Anfang an, das ist nicht jetzt. Aber so wie die Situation aufgestellt war, das war wie Generalprobe vor Ort. Und Israel hat diese Feinde zerschmettert. Der Gazastreifen, diese tödliche Gefahr der Hamas, ist zerschlagen. Innerhalb von 2,5 Wochen ist Hezbollah zu 80% beseitigt gewesen. Niemand hätte das so erwartet. Und plötzlich überrennen die Rebellen ganz Syrien, stürzen das Assad-Regime, das eng mit Iran verbunden war unglaublich. Das war noch nicht der Moment. Aber wir kommen. Nun, X wird immer kleiner. Jeden Tag. Aber wir können den Herrn heute erwarten. Wir müssen nicht warten, bis der Antichrist kommt. Achtens, etwas ganz Wichtiges. Wenn man jetzt die Kapitel liest, wo die Siegel geöffnet werden, das beginnt in Offenbarung 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 und so weiter. Der Herr kommt ja dann wieder in Kapitel 19, Vers 11, aus dem Himmel. In all diesen Kapiteln wird nie die Ekklesia, das griechische Wort für Gemeinde, auf der Erde erwähnt. In Kapitel 2, ständig, dem Engel der Ekklesia von Ephesus schreibe, dem Engel der Ekklesia, der Gemeinde, von Smyrna schreibe und so weiter. Ja, da, in diesem Teil, was ist, da wird die Gemeinde ständig erwähnt. Nachher wird die Gemeinde nie erwähnt in diesen Kapiteln. Das ist sehr, sehr beachtlich. Da wird zwar Israel erwähnt, die 12 Stämme, wird erwähnt, Naphtali, Gad, Aser, Dan wird nicht erwähnt, aber dann Josef und so weiter. Alle Stämme werden da erwähnt, sodass es 12 gibt. Und dann werden die Nationen erwähnt. Die Ekklesia wird nie erwähnt auf der Erde. Aber da wird von Gläubigen gesprochen. Ja, natürlich. Aus den Nationen und Gläubigen aus Israel. Aber nicht von der Gemeinde. Die Gemeinde fehlt. Aber es wird auch von den Heiligen gesprochen. Ja, natürlich. Aber die Gläubigen aus Israel werden in der Bibel auch Heilige genannt. Mhm. Und jetzt noch etwas Schönes. Neuntens, Bewahrung vor der Stunde der Versuchung. In Offenbarung 3, Vers 10, im Sendschreiben an die Gemeinde von Philadelphia. Da gibt der Herr Verheißungen. Und es ist eben so, der Herr spricht zu diesen 7 Gemeinden von damals und er gibt da ganz viele Zusagen und Verheißungen, die von Bedeutung sind für die Gläubigen zu allen Zeiten hier auf der Erde. Für die Gemeinde, bis heute. Und da sagt der Herr eben in Offenbarung 3, Vers 10, weil du das Wort meines Ausharrens bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren. Vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um die zu versuchen, die auf der Erde wohnen. Ich komme bald. Halte fest, was du hast, damit niemand deine Krone nehme. Nun, der Herr sagt, er kommt bald. Und in Verbindung mit dieser Zusage seines Kommens sagt er, ich werde dich bewahren vor der Stunde der Versuchung. Was ist das? Nun, es gab viele Stunden der Versuchung seit dem Garten Eden, durch die ganze Menschheitsgeschichte. Und auch in unserem Leben gab es besondere Stunden der Versuchung. Aber hier spricht der Herr über die Stunde der Versuchung. Stunde, Hora, kann bedeuten eine Stunde oder eine Periode. Ja? Die Periode der Versuchung. Das wird die größte Verführungszeit sein der ganzen Menschheitsgeschichte, wenn der Antichrist kommt. Der kann Blitze vom Himmel herabholen. Wir kennen niemanden, der das kann, nicht wahr? Wenn das Obama gemacht hätte, wären die Leute noch viel begeisterter gewesen. Aber das konnte er nicht. Der wird das können und er wird auch ein Götzenbild machen können, das sprechen kann. Ich habe so viele Götzen gesehen in Indien, in Thailand, in Kambodscha und so weiter, in Afrika. Keines konnte sprechen. Der kann das. Der wird die Menschen verführen. In einer unglaublichen Weise. Und das ist die Stunde der Versuchung. Und der Herr sagt hier, ich werde dich bewahren vor der Stunde der Versuchung. Das heißt, die Gemeinde kommt nicht hinein in diese schlimmste Versuchungszeit. Und das steht im Zusammenhang damit, dass der Herr kommt. Ich komme bald. Halte fest, was du hast. Ziemlich klar. Ja, nein. Da gibt es Leute, die sagen, nein, man muss das im Griechischen anschauen. Das steht gar nicht vor. Sondern dort steht das Wort Ek. Und Ek, kann im Wörterbuch nachschauen, heißt aus. Man müsste hier übersetzen, ich werde dich bewahren aus der Stunde der Versuchung. Das heißt, die Gemeinde kommt noch in die Versuchungszeit des Antichristen hinein, aber wird daraus heraus entrückt. Eck. Nun, da muss man entgegnen, aber im Wörterbuch steht zwar aus, aber es steht auch vor. Und die Elberfelder hat übersetzt, ich werde dich bewahren vor der Stunde der Versuchung. Jetzt scheint es wie eine Patt-Situation, ja? Jetzt kann jeder wählen, was er möchte. Es gibt solche, die möchten lieber in die Drangsal, die sollen übersetzen, aus. Und es gibt solche, die möchten nicht rein und die übersetzen halt vor. Aber so geht das nicht beim Bibelübersetzen. Es ist ja so, wir haben hier die Verbindung, bewahren vor. Ich war Wörter, bekommen ihre Spezialbedeutung erst im Zusammenhang der Wörter, der Sätze und der Abschnitte. Und darum ist es bei automatischen Übersetzungen eben manchmal die Gefahr, ja? Wenn man einen Brief schreibt mit der Frage, hast du Aufnahmen von jenem Ereignis? Man möchte gerne Fotos bekommen. Und dann die Übersetzung mit Google, hast du ein Audio von dem Ereignis, aber man wollte Fotos. Hast du Aufnahmen von? Ja, das Aufnahmen können Fotos sein oder es kann ein Audio sein. Ja, aber erst im Zusammenhang wird eben klar, was gemeint ist. Ah, da ist gemeint Audio, nein, da ist gemeint Foto. Und so ist es auch. Ein Wort hat in sich mehrere Bedeutungen nach dem Wörterbuch, aber im Zusammenhang wird klar, was gemeint ist. Bewahren vor. Tereo ek. Kann nur bedeuten, bewahren vor. Bewahren aus. Das gibt's gar nicht. Das ist sprachlich ein Unsinn. Nicht wahr? Ein Kind springt auf einen gefährlichen Fluss hin und man kann das Kind noch aufhalten. Dann hat man es bewahrt vor der Katastrophe des Wassers. Aber wenn es schon drin ist und man es herausholt, dann hat man es nicht bewahrt aus dem Wasser, sondern hat man es gerettet aus dem Wasser. Klar. Also bewahren in Verbindung mit Eck verlangt bewahren vor. Wenn da stehen würde, sozo, retten. Sozo Eck, kein Problem, übersetzen, retten aus. Korrekt. Aber bewahren vor, das geht nicht. Das muss man beachten, wenn man die Bibel übersetzt. Ja, und darum ist es korrekt, ich werde dich bewahren vor der Stunde der Versuchung. Das ist wunderbar. Ja, aber haben wir es verdient? Nein, sicher nicht. Aber der Herr hat es so beschlossen. Dann dürfen wir danken. Zehntens, Rettung vor dem Zorn. Das bedeutet also Rettung vor der Zeit, wenn das Buch der sieben Siegel Realität wird. Und wir haben gelesen in 1. Thessalonicher 1, Vers 10. Ich wiederhole. Von den Thessalonichern, die seinen Sohn aus den Himmeln erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet vor dem kommenden Zorn. Und damit ist klar, dass die Entrückung geschehen muss, bevor das Buch geöffnet wird mit den Gerichten. Aber jetzt könnte jemand sagen, ja, du sagst vor dem kommenden Zorn. Aber in meiner Bibel steht eben aus dem kommenden Zorn. Eck. Mhm. Aber in meiner griechischen Bibel, die ich benutze, mit dem Mehrheitstext, da steht Apo. Und Apo ist folgendes. Hier ein Kreis. Ja? Und an dem Kreis mache ich ein Pfeil hin. Ja? Bis an den Kreis. Apo ist also vor das, was nicht im Kreis ist, sondern gerade außerhalb des Kreises. Das ist Apo. Eck, da müssen wir einen Pfeil machen, in den Kreis, raus. Das ist aus dem Kreis heraus. Aber Apo ist genau das, vom Kreis weg. Klar. Was ist das Problem? Der Mehrheitstext, also die Mehrheit der fast 6000 griechischen Handschriften, die wir haben, bildet den Mehrheitstext, der eine unglaubliche Übereinstimmung zeigt. Und dort steht hier Apo, also vor dem kommenden Zorn. Der Minderheitstext von Nestle Aland hat dort Eck. Und jetzt kann man wählen, ob man den Mehrheitstext mag oder den Minderheitstext von Nestle Aland. Aber so geht das auch nicht. Römer 5. Dort haben wir das gleiche Thema. Rettung, Zorn Gottes. Und dort ist der Minderheitstext und der Mehrheitstext gleich. Gibt es keinen Unterschied. Und ich lese aus Römer 5. Das ist auch eine solche Stelle, die ich am Anfang in der Stellenliste gezeigt habe. Römer 5, Vers 9. Vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn gerettet werden vor dem Zorn. Denn wenn wir, da wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, so werden wir vielmehr, da wir versöhnt sind, durch sein Leben gerettet werden. Verstehen wir? In Vers 10 wird gesagt, dass die Erlösten, die Gläubigen, die waren Feinde Gottes. Aber die sind jetzt mit Gott versöhnt worden. Bei der Bekehrung sind wir Freunde Gottes geworden. Und zwar ist das geschehen durch den Tod des Herrn Jesus. Aber der Vers sagt, jetzt wo wir durch den Tod versöhnt sind, gerettet sind, dürfen wir wissen, in der Zukunft werden wir durch das Leben des Herrn Jesus gerettet werden. Wie geht das? Ja, dann, wenn er kommt, bei der Entrückung, kommt er als Lebende. Der Tod war vor 2000 Jahren, da sind wir versöhnt worden mit Gott. Aber in der Zukunft werden wir durch sein Leben gerettet werden. Das ist die Aussage von Vers 10. Und Vers 9 sagt das Gleiche mit anderen Wörtern. Vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, alle Sünden weg. Gerechtfertigen heißt, Gott sagt, du bist gerecht. Da wir durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn gerettet werden vor dem Zorn. Also, Rettung durch den Tod, durch das Blut, Rettung durch sein Leben. Und zwar vor dem Zorn. Wenn jemand in seiner Bibel hat vom Zorn, dann schreibe er am Rand vor dem Zorn. Denn hier steht Apo. Und zwar im Mehrheitstext und im Minderheitstext. Das heißt, der Minderheitstext von Nestle Aland widerspricht sich. 1. Thessalonicher 1,10 ist im Widerspruch zu Römer 5. Aber im Mehrheitstext sind die Stellen übereinstimmend. So, jetzt ist klar. Gerettet vor dem Zorn Gottes. Die Entrückung vorher. Wir kommen bald zum Schluss. 11. Der Einschub, die Gemeinde. Nicht wahr? Jetzt haben wir das schon vorbereitet. Wir haben doch gesehen, nach Daniel 9 gab es 69 Jahrwochen, also 69 mal 7 Jahre, übrigens immer a 360 Tagen. Und das ist genau da von dem Erlass von Artaxerxes in Nehemia 2, 445 vor Christus, bis zum Einzug am Palmsonntag 32 nach Christus. Das heißt nämlich vom Erlass, Jerusalem wieder aufzubauen, bis der Messias kommt als Fürst, sind diese Jahrwochen. Also 69 Jahrwochen bis auf das erste Kommen des Messias. Aber dann sagt die Bibel, dann wird der Messias getötet werden, Jerusalem und der Tempel wird zerstört werden im Jahr 70, hat sich das erfüllt. Und dann wird es Krieg und Verwüstung geben über Jerusalem bis in die Endzeit. Und dann spricht Daniel 9 über die 7 Jahre vor der Wiederkunft Christi. Sehen wir, zwischen der 69. und der 70. Jahrwoche gibt es eine Lücke. Daniel 9 sagt, diese Lücke ist gefüllt durch ständige Verwüstung von Jerusalem. Durch 2000 Jahre hindurch wurde Jerusalem ständig verwüstet. Ich kann Ihnen alle wichtigen historischen Daten geben, eine Liste. Hat sich alles erfüllt. Und nun ist wichtig, im Neuen Testament wird uns klar gemacht, dass in diese Zeit hinein Gott ein Geheimnis hat Wirklichkeit werden lassen. Die Gemeinde. Epheser 3, ein Geheimnis, das im Alten Testament nicht verraten war. Und genau in diese Zeit, in der Jerusalem ständig verwüstet wurde und das jüdische Volk zerstreut war unter allen Völkern, da haben wir die Zeit der Gnade, die Zeit des Zeugnisses, die 7 Sendschreiben der Offenbarung. Das hat begonnen damit, dass der Heilige Geist gekommen ist an Pfingsten und bei der Entrückung wird er mit der Gemeinde weggehen. Also die Entrückung ist die Umkehrung von Pfingsten. So wie der Heilige Geist kam, um zu wohnen, das heißt sich besonders zu offenbaren, er ist ja allgegenwärtig, wird er weggehen und sich eben nicht mehr in dieser ausgeprägten Weise offenbaren, wenn er weggeht mit der Gemeinde. Das hat Gott genau hier hineingeschoben. Als eine totale Überraschung. Nicht mal die Engel wussten davon. Es war verborgen in Gott, sagt Epheser 3, Vers 10. Und nun noch etwas zum Schluss. Johannes, habe ich gesagt, wurde entrückt in Offenbarung 4, Vers 1, in den Himmel. Und zwar gerade ins Zentrum des Himmels. Er kommt ins Allerheiligste des himmlischen Tempels. Und er sieht dort den Thron Gottes, die Bundeslade. Gott sitzt dort auf dem Thron. Das beschreibt er also in Offenbarung 4. Und entrückt in den himmlischen Tempel zum Thron Gottes. Aber dann sieht er dort um den Thron herum 24 Throne mit Ältesten drauf. Goldene Kronen, weiße Gewänder. Frage, wer ist das? Also die haben goldene Kronen, das sind Könige. Die haben weiße Gewänder, das sind Priester. Nun, in Offenbarung 1 wird erklärt, dass die Offenbarung ist für die Gemeinde. Und da heißt es in Vers 5, dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden gewaschen hat in seinem Blut und uns gemacht hat zu einem Königtum zu Priestern seinem Gott und Vater. Die Gläubigen der Gemeinde sind Könige und Priester. Und jetzt, es kommt die Pointe. Hier haben wir 24 Älteste. Es ist so, König David hat in 1. Chroniker 24, Eselsbrücke, 1. Chroniker 24, die 24 Abteilung der Priester eingesetzt. Und nun, immer eine Abteilung hatte einen Dienst von Sabbat bis Sabbat im Tempel. Die anderen konnten nach Hause gehen. Und die mussten zweimal im Jahr antreten. Da kann man schon 48 Wochen abdecken. Aber das Jahr ist noch ein bisschen länger. An den großen Festen, wo alle Israeliten nach Jerusalem kommen mussten, Passa, Wochenfest, Pfingsten, und Sukkot, Laubhüttenfest, da mussten alle 24 Priesterklassen antreten, weil es so viel Arbeit gab. Und damit auch die 24 Ältesten, die an der Spitze der Priesterklassen waren. Das heißt, immer wenn man in Jerusalem alle 24 Priesterklassen sah, wusste man, sie sind alle da. Sonst waren nie alle da. Johannes kommt in den Himmel. Was sieht er? 24 Ältesten. Priester. Auf den Thronen. Was heißt das? Die ganze Gemeinde ist da. Nicht nur die, die entschlafen sind und uns vorangegangen sind. Die sind schon dort. Bei vollem Bewusstsein. Aber dann sieht er, alle sind da. Sieht man, wie wichtig es ist, den jüdischen und alttestamentlichen Hintergrund zu kennen, wenn man das Neue Testament studiert. Da wird alles einfach. Es wird immer einfacher, das Bibellesen. Wirklich, macht Freude. Und ja, ich habe es erlebt, 50 Jahre Bibellesen. Es macht immer mehr Freude. Das ist fast nicht möglich, ja. Aber ich habe mich auch schon vor 10 Jahren so gefreut und vor 20 Jahren. Aber irgendwie noch mehr Freude. Und hier sind alle da. Ich werde dich bewahren vor der Stunde der Versuchung. Die Gemeinde oben, aber Israel und die Völker, die gehen durch die Drangsal hindurch. Wir können dann bei den Fragen vielleicht noch ein paar Punkte eingehen. Und ganz wichtig, in Verbindung mit der Entrückung spricht die Bibel über den Jesus als den Morgenstern. 2. Petrus 1, bis der Morgenstern in euren Herzen aufgeht, sollen wir auf das prophetische Wort achten. Und der Jesus sagt in Offenbarung 22, er kommt bald und er nennt sich den glänzenden Morgenstern. Wenn es um den Morgenstern geht, ist gemeint das Kommen des Herrn Jesus für die Gemeinde. Aber in Malachi 3, da lesen wir, wenn der Herr Jesus in Macht und Herrlichkeit kommt, am Tag des Herrn, da wird er kommen als die Sonne der Gerechtigkeit, wird er aufgehen. Nun, wenn der Morgenstern aufgeht, die meisten Leute schlafen. Sehr unbemerkt. Das ist die Entrückung. Und dann kommt bald der Moment, wo die Sonne über dem Horizont aufgeht. Das ist der Tag des Herrn, wenn der Herr Jesus kommt als Richter. Also wir müssen unterscheiden zwischen dem Kommen des Morgensternes und dem Kommen der Sonne. Und warum sagt Petrus, bis der Morgenstern in euren Herzen aufgehe? Weil diese Wahrheit der Entrückung ist eine Wahrheit, die ist in unseren Herzen. Die ist uns so kostbar. Und wenn das passiert, dann geht der Morgenstern in unseren Herzen auf. Und schließlich noch Folgendes, beachte den Unterschied. In der heutigen Zeit in der Gemeinde sind die Gläubigen aus Israel, Juden, Gläubigen Juden, und die Gläubigen aus allen Völkern, die bilden eine totale Einheit. Ein Leib. Epheser 2 macht das so klar. Da gibt es keine Trennung. Die gehören voll zusammen. Und wichtig, wenn man jüdische Abkunft hat, hat man nicht einen besseren Platz in der Gemeinde. Und es ist übrigens nicht so, dass wenn man jüdische Abkunft hat, versteht man die Bibel ein bisschen besser. Ich habe gerade unter messianischen Juden so viel Chaos erlebt in Israel. Man findet alles, wirklich, von ultra charismatisch bis biblisch nüchtern, aber man findet von ultra gesetzlich, und da meine ich wirklich unter das Gesetz stellen, vom Sinai bis rüber zu einem gesunden Verständnis von Gnade. Alles. Es ist wirklich chaotisch. Aber es ist so, man hat keinen besseren Platz. Aber die Gläubigen bilden eine Einheit. Und wenn die Entrückung geschieht, werden alle jüdischen Gläubigen, wahren Gläubigen, und alle aus den Nationen werden nach Hause gehen. Aber in Offenbarung 7 sehen wir, Israel hat einen Sonderplatz. 144.000 Versiegelte aus allen 12 Stämmen Israels. Und dann sieht Johannes aus allen Nationen Menschen, die dann noch zum Glauben kommen werden, weil sie vorher nicht das Evangelium gehört und abgelehnt haben. Und die werden durch die Drangsal hindurchgehen. Aber das sind zwei klar unterscheidbare Gruppen. Die sind getrennt. Sieht man auf der Darstellung. Darum, das ist getrennt. Das muss man beachten beim Lesen. Da geht alles auf. Wie ein Puzzle. Und so schön zum Schluss. Der Geist und die Braut sagen, komm. Bei der Entrückung wird der Heilige Geist, der am Pfingsten gekommen ist, mit der Gemeinde zusammen gehen. Danke fürs Zuhören und die Aufmerksamkeit. Und jetzt können wir weiterfahren mit den Fragen. Ja, ich habe schon ganz viele. Also die habe ich nicht selber erfunden. Ich mache das normalerweise nicht so, dass ich die Fragen mir selber stelle, die ich dann beantworten kann. Ich mache es ziemlich schnell. Weil wir jetzt so lange gelernt haben, können wir ganz schnell verstehen. Es ist wie in der Mathematik, wenn man lange erklärt bekommt, dann plötzlich versteht man ganz schnell. Erstens, bleiben unsere Körper bei der Entrückung auf der Erde oder verschwinden sie? Ganz wichtig. Dieser Körper, den ich jetzt habe, den werde ich nie verlieren. Dieser Körper wird umgewandelt werden in einen Körper, der nicht mehr altert. Es gibt ein paar Altersspuren bei mir. Und die werden verschwinden. Und 1. Korinther 15 sagt, dass eben der neue Körper wird vollkommen sein. Aber nicht neu, dass es eine andere Substanz wäre. Es ist wirklich diese Substanz, die wird den neuen Körper bilden. Und das ist auch für die Verstorbenen. Ihre Körper, die verwest sind, die wird der Herr der Atome sammeln und einen perfekten Körper machen. Und zwar auch mit dem Aussehen von einem perfekten Alter. Boah. Und alle kleinen Flecken oder so, weg, alles weg. Wirklich perfekt. Also die verschwinden nicht, sondern unser Körper bleibt erhalten. Für Gott ist Geist, Seele und Körper wichtig. Zweitens, sind die 7 Posaunen vor oder nach der Entrückung? Nach. Drittens, was muss noch vor der Entrückung geschehen? Nichts. Aber die Schachfiguren für nachher sind aufgestellt. Sie sehen, das geht ganz ruckzuck, zack, zack. Viertens, wird die Gemeinde entrückt, bevor der Antichrist an die Macht kommt? Ja. 2. Thessalonicher 2 sagt, dass der, der das Böse aufhält, wenn er weg ist, dann wird der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens, der Antichrist, offenbar werden. Der, der zurückhält, das ist der Heilige Geist. Und wenn er mit der Gemeinde weggeht, der Geist und die Braut sagen, komm, dann wird das Böse sich voll entfalten können. Jetzt kann jemand sagen, aber in meiner Bibel steht nicht nur der, der aufhält, sondern auch das, was aufhält. In meiner auch. Es ist so, Geist, Heiliger Geist, Topneuma, ist in Griechisch, im Griechischen Neutrum, also das Geist. Das hat nichts zu tun mit Geschlecht, nicht wahr? Wir sagen auch das Fräulein. Aber das Fräulein ist nicht sächlich, das ist eine Frau. Es ist nur grammatikalisch, dem sagt man eben Gender in der Grammatik. Das ist der Unterschied zwischen Sex und Gender. Ja? Gender ist sächlich, aber Sex von Fräulein ist eben weiblich. Und wir in der Schweiz sind überzeugt, man muss sagen, der Butter. Aber nicht, weil wir meinen, der Butter sei ein Mann. Genauso wenig wie ihr meint, dass die Butter eine Frau ist. Das ist nur eine grammatikalische Kategorie und die hat eine wichtige Bedeutung, aber das erkläre ich jetzt nicht, weil das nicht gefragt wurde. Aber, ja, und irgendwo muss man Schluss machen. Aber eben, das Geist, Top Neuma. Aber der Heilige Geist ist Gott. Und der Geist ist wie der Vater, ewig, allwissend, allmächtig, allgegenwärtig. Wie der Sohn. Er ist ewig, allwissend, allmächtig, allgegenwärtig. Aber der Heilige Geist wird darum eben als eine Person vorgestellt. Eine Person muss man so definieren, jemand, der denkt, handelt und fühlt. Ja, vor kurzem hat mir ein Islamist gesagt, niemand sagt im Islam, Allah sei eine Person. Okay, in dem Fall ist er keine Person. Also, dann ist er so wie eine unpersönliche Kraft. Dann kann er nicht denken und nicht handeln und nicht fühlen. Boah. Person, der Heilige Geist ist eine Person und darum spricht die Bibel eben sinngemäß konstruiert, der aufhält, bis es aus dem Weg ist. Das, was aufhält, bis es aus dem Weg ist. Ja, also die Gemeinde wird entrückt, bevor der Antichrist kommt, offenbar wird. Er könnte jetzt schon leben, aber niemand kann wissen, wer er ist. Da kommt wieder einer, ich habe es herausgefunden. Herr Levi, wenn Sie mir schreiben, dann sage ich es Ihnen. Okay, dann schreibe ich nicht. So, in dem Stil, wirklich, ist unglaublich, was ich alles an Zuschriften bekomme. Ganz wunderbare Sachen, aber auch manchmal ganz komische. Fünftens, was geschieht bei der Entrückung mit den unmündigen Kindern der Gläubigen, der Ungläubigen? Nun, bei den Ungläubigen ist es so, die bleiben. Aber solche können sich dann noch bekehren, wenn sie ja noch nicht im verantwortlichen Alter waren und das Evangelium abgelehnt haben. Und es wird sich eine unzählbare Schar aus allen Nationen, Völkern, Stämmen und Sprachen noch bekehren. Offenbarung 7. Aber bei den Gläubigen, das macht schon weh, die Frage. Ja, was geschieht mit diesen Babys? Wir freuen uns, dass der Herr vielleicht heute kommt. Und dann diese Babys? Jetzt muss man klar antworten. In der Bibel steht es nicht, was Gott macht. Und dann, wenn die Bibel etwas nicht sagt, dann sollen wir auch nicht sagen, so ist es. Ja? Aber auf der anderen Seite, da wo die Bibel etwas sagt, da sollen wir sagen, so ist es. Haben wir uns verstanden? Und was wir aber wissen können, ist, dass Gott ein wunderbarer Gott ist. Und darum hat er einen guten Plan. Da müssen wir uns gar keine Sorgen machen. Und natürlich, es kann sein, dass der Herr sie mitnimmt. Aber weil es nicht ausdrücklich gesagt wird, sage ich das auch nicht. Das dürfen wir einfach nicht. Aber was wir sagen dürfen, keine Sorge. Das Problem ist gelöst. Der Herr wird eine wunderbare Lösung zeigen. Und eben, das kann sein, dass Sie wirklich mitkommen dürfen. Ja, so wie Kinder im noch nicht verantwortlichen Alter, wenn die sterben, dürfen wir wissen, sie gehen zum Herrn. Gibt es noch mehr Fragen? Das war jetzt alles. Also für den Wagen gibt es ein Funkmikro, der macht einfach die Hand hoch und das Mikro kommt zu euch. Wunderbar. Und du sagst, wann Schluss ist. Sonst höre ich nicht mehr auf, weißt du. Erstmal, Bruder Levi, vielen Dank. Und ich wollte fragen, jetzt wegen den 70 Jahren. Ja. Es sind ja 360 Jahre und wie konnte man quasi im Alten Testament, wenn jetzt die Pharisäer in den Schriften geforscht hätten, wie hätten die jetzt von diesen prophetischen Jahren gewusst, dass man auf 360 Jahre kommt? Und das war mir nicht so schlüssig, wo ich das nachdenke. Also, nicht 360 Jahre. Ja. Sind ja 69 mal 7 Jahre, 483. Genau, Tage meine ich. Ja. Aber wie konnten die das berechnen? Nun, die konnten das wirklich. Denn wir haben aus der antiken Literatur den Hinweis, zum Beispiel bei Josephus Flavius, dass man im ersten Jahrhundert nach Christus eben einen großen Herrscher, der im Alten Testament vorausgesagt ist, erwartete. Und zwar, dass das eben durch die Propheten so gesagt worden sei. Also offensichtlich konnten die die Rechnung mit Daniel 9 machen und man kam ins erste Jahrhundert nach Christus, der Messias sollte damals kommen. Es war also möglich. Und ich weiß nicht, geht die Frage auch dahin, wie konnten sie wissen, dass das drei Jahre sind von 360 Tagen? Genau, also dass man jetzt anstatt 365... Darum haben sie gesagt 360, aber eben nicht Jahre, sondern Tage. Tage habe ich gemeint. Ja, genau. Ja, das konnte man von daher wissen, dass prophetische Jahre immer 360 Tage sind. Zum Beispiel in Jeremia 27 und 29 wird er gesprochen über die 70 Jahre Babel. Die Zeit der babylonischen Gefangenschaft. Also wird gesprochen über 70 Jahre Babel. Da wird übrigens nicht gesagt, die Juden 70 Jahre in Babel. Sondern Babel wird 70 Jahre die Weltherrschaft haben. Und das war in der Geschichte genau so. Die letzten Kriege gegen das Assyrische Reich, Weltreich, waren zu Ende 608. Und dann war Babel absolute Nummer 1. Im Herbst 539 haben die Meder und Perser das Babylonische Reich erobert. Und das sind nicht ganz 70 Jahre. Nicht wahr? Aber wenn man die Jahre rechnet zu 360 Tagen, dann passt das genau hinein. Die prophetischen Jahre der Bibel sind 360. Und das konnte man schon aus dem Alten Testament wissen. Und wir wissen es ganz genau aus dem Neuen Testament. Weil 3,5 Jahre werden in der Offenbarung bezeichnet 42 Monate. Etwa 12 plus 12 plus 12 plus 6. 42. Und 1260 Tage. Das kann wahrscheinlich niemand mehr mit dem Kopf. Aber also 1260 geteilt durch 3,5 gibt 360. Prophetischen Jahre sind, und das ist nicht ein Zufall, weil das ist genau die Mitte zwischen dem Mondjahr 354, und dem Sonnenjahr 365, die Mitte. Und der biblische Kalender ist eben eine Mischung vom Mondjahr, die Monate wurden nach den Mondphasen gerechnet, und die Jahre nach der Sonne. Und da war eine Mischung, ein lunisolares Jahr. Und das ist die Mitte 360. Vielen Dank. Ich habe ja schon ein bisschen angetönt, nicht wahr? Ich habe ein bisschen Einschub gemacht. Also die Situation ist für Israel eine Sensation. Wir haben Gottes Bewahrung erlebt nach dieser Katastrophe vom 7. Oktober letzten Jahres mit einem Massaker von 1200 Menschen. Aber ab da eine Bewahrung Gottes so unglaublich. Israel wurde mit Abertausenden von Raketen beschossen und der Schaden ist dermaßen gering geblieben. Das ist ein absolutes Wunder. Und ich mag mich erinnern an diese Nacht vom 13. auf den 14. April im Frühjahr, als der Iran 400 Raketen, Cruise Missiles, Drohnen und so weiter abgeschossen hat auf uns. Wir schliefen in der Altstadt von Jerusalem, ein paar Meter von dem ehemaligen Prätorium von Pontius Pilatus entfernt. Und ich schlief so gut, dass ich die Sirene nicht mal hörte. Aber über unseren Köpfen wurden Geschosse abgefangen. Und schließlich wurde ich dann aber geweckt und ich musste runtergehen und die beunruhigten Leute etwas beruhigen. Wir haben miteinander gesprochen und am Schluss gebetet. Ich habe gesagt, sollen wir schlafen gehen? Wir haben geschlafen. Und nächsten Morgen war alles vorbei. Und eben praktisch keinen Schaden angerichtet. Das war wirklich der Hüter Israels, nicht schlummert noch schläft er. Und diese tödliche Gefahr von Hamas ist jetzt vernichtet. Und die tödliche Gefahr von Hisbollah ist vernichtet. Und jetzt fällt noch das Assad-Regime. Das war Ihre Frage. Aber ich beantworte mehr, als Sie fragen. Und es ist so, dass dieses Regime war eben eng verbündet mit Hezbollah und die wiederum mit Hamas und mit Iran, dem Erzterroristen im Nahen Osten. Und jetzt hat Iran alles verloren, auch noch Syrien. Und was jetzt geschehen ist in den, etwas gesagt, in den vergangenen Stunden, aber wirklich in der kürzesten Zeit hat Israel etwa 80% von allen Waffen und Raketen und Kriegsschiffen und Düsenflugzeuge der Armee, der syrischen Armee, vernichtet. Alles kaputt. Und auch die Luftabwehr zum größten Teil kaputt. Das heißt, jetzt ist Syrien nicht mehr gefährlich für israelische Kampfflieger. Die können jetzt von Israel nach Syrien rein ohne Problem fliegen und jetzt bleibt nur noch ein Problem, das Atomprogramm von Iran. Und jetzt ist der Weg offen. Bei Iran haben sie als Strafe für ihre Angriffe auf Israel, haben sie ja das Radarsystem weitestgehend vernichtet. Jetzt können israelische Flieger ohne Behinderung über Syrien fliegen, nach Iran und das Atomprogramm zerstören. Unglaublich. Also die Hand Gottes ist über diese Nation zum Schutz, wie wir es gesehen haben, seit 1948 in allen Existenzkriegen ist dieses Volk wirklich übernatürlich bewahrt geblieben. Und trotzdem wird die Katastrophe noch kommen. Aber erst dann, wenn die Masse in Israel den Antichristen akzeptieren wird, das Messias. Dann wird die schützende Hand Gottes weggehen. Und dann wird die große Drangsal kommen, mit dem Schlag aus dem Norden. Aber ein Drittel der Bevölkerung wird alles überleben. Und dieser Überrest wird zum Glauben kommen, sodass es dann heißt, ganz Israel wird errettet werden. Alle werden wiedergeboren sein. Das in Kürze. Noch etwas? Shalom, lieber Bruder. Hier. Ja. Wir sehen ja gerade, in Europa wird ja überrannt durch den Islam. Und kann man sagen, weil man sieht ja auch gleichzeitig, dass die Menschen von der katholischen Kirche abfallen, also sich abwenden, ja. Und dass das erste Tier aus dem Meer, dass man sagt, es wird gleich ein kommender Papst sein, der zum Kreuzritterkrieg aufruft und dann Israel den Bund macht mit dem zweiten also mit den falschen Propheten im zweiten Tier, kann man das ja so sagen, dass das vielleicht ein Papst sein wird? Das erste Tier? Ja, also das ist die Frage. Ja. Nein. Und zwar, wir müssen eben unterscheiden, die Hure Babylon, das Tier aus dem Meer, das Tier aus der Erde. Das Tier aus der Erde ist der kommende falsche Messias in Israel, der Antichrist. Und das Tier aus dem Meer wird der kommende teuflische Diktator sein, des Westens. Aber das muss man unterscheiden von der Hure Babylon. Die Hure Babylon ist die katholische Kirche. Und zwar, ich will es nur ganz kurz erklären, die Hure Babylon, eine Frau, eine Stadt, ist der Kontrast zu der Braut des Lammes, das neue Jerusalem. Das neue Jerusalem, die Braut des Lammes, das ist die Gemeinde. Die Hure Babylon ist der Kontrast zur Gemeinde. Also nicht die wahre Kirche, sondern die falsche Kirche. Offenbarung 17 sagt, sie sitzt auf 7 Hügeln. Im Altertum war Rom bekannt als die 7-Hügel-Stadt. Und es sei die Stadt, die das Königtum hat über die Könige der Erde. Das ist die Kaiserstadt Rom. Sie hat einen goldenen Becher in der Hand, voll Gräuel. Das ist ein Ausdruck für Götzendienst. Das ist der Messbecher in Verbindung mit dem Götzendienst. Weil in der katholischen Kirche wird das Brot als Jesus Christus angebetet. Und wenn man Materie anbetet, begeht man Götzendienst. Und diese Hure ist betrunken von dem Blut der Heiligen. Die katholische Kirche hat aber Tausende von wahren Gläubigen auf dem Gewissen, die sie umgebracht hat. So können wir weiterfahren. Ganz viele Punkte. Das ist die katholische Kirche und die wird auch weiterhin und eben auch als eine Wirtschaftsmacht. Der Vatikan ist einer der größten Wertschriftenbesitzer der Welt. Das ist Offenbarung 18, dieses Wirtschaftssystem. Und das spielt alles eine Rolle. Also wir müssen den Papst an seinen Platz lassen und den kommenden Diktator an seinen Platz. Aber die spielen alle eine Rolle. Das sind die verschiedenen Schachfiguren der Endzeit. Ja. Tausendjährige Friedenszeit, der werden ja 7 voll. Und der Herr starb ja im Jahr 32. So, wenn ich da jetzt 7 Jahre zurückgehe, sprich 2032 sind die 6000 Jahre voll und dann kommt das tausendjährige Friedenszeit, also der 7. der dann vollendet und ich überlege mir immer, ist der Herr nicht so, dass er alles vollendet macht? Also sprich, der macht nicht irgendwie 7000 oder ein paar zerquetschte, sondern der macht das ziemlich präzise. Und lässt sich anhand dieser Überlegung, die sich mir ständig aufdrängt, eine gewisse Voraussage treffen, ob man schon ziemlich nah an der Entrückung sind. Weil der Kalender 32 ist ja immer der gregorianische, der julianische, also man weiß ja genau, das ist wirklich die 32, das sind wir wirklich im Jahr 2024. Da könnte noch ein paar Jahre differieren. Ja? Aber ist diese Überlegung wert, dass man überhaupt darüber nachdenkt? Oder sagt man, kann man sagen, ist das eigentlich nur eine Grenze und darf es nicht groß werden? Der Punkt ist eben der, dass Gott die Zeiten manchmal so rechnet, dass gewisse Zeiten nicht mitgezählt werden. Zum Beispiel wird ja gesagt, dass Salomo den Tempel baute im 480. Jahr nach dem Auszug aus Ägypten. Und wenn man die Zahlen durchrechnet in den Bibelbüchern davor und im Buch der Richter, kommt man auf 114 Jahre mehr. Und jetzt ist es so, wenn man aber darauf achtet, alle die Fremdherrschaften, wo Israel nicht unter Gottes Herrschaft war, der König in Israel war, vom Auszug aus Ägypten an, solange es noch keine Könige gab, war er der König. Und wo Israel unter anderen Königen unterdrückt war, Wenn man alle diese Zahlen zusammenrechnet, gibt es genau 114. Das heißt, also in 1. Könige 6, Vers 1, bei den 480 Jahren werden die Fremdherrschaften abgezogen. Wir haben eine perfekte Zahl. Und, ja? Ich sage, dass im Jahr 6 außen sozusagen leben, sondern da gibt es ein Jahr Zeitraum dazwischen, die in der Bibel so nicht berücksichtigt wurde. Ja, ganz genau. Und es kommt noch dazu, dass das mit den 6000 Jahren auch heute nicht schön aufgeht. Weil wenn man konsequent alle Jahre durchrechnet, absolut konsequent und wirklich die Klippen der Chronologie umgeht, dann gibt es eben etwas mehr als 6000. 6119 Jahre. Und das ist das Problem, also, nein, ich muss so sagen, 4119 Jahre bis Christus kommt und dann bis 2024 dazu. Ja. Also es geht nicht genau auf. Und das macht Folgendes eben unmöglich, dass wir etwas berechnen können, dann ist die Entrückung, das schon gar nicht, oder dann ist das zweite Kommen Christi. Es geht nicht. Und darum haben sich Leute, die gerechnet haben in der Vergangenheit, immer geirrt. Und jetzt etwas ganz Wichtiges. Die Eltern unter uns kennen noch das Buch Alter Planet Erde, wohin? Von Hall Lindsey. Ich war da sehr jung und das war wirklich ein Buch, fantastisch. Das hat so das Interesse an dem prophetischen Wort geweckt und Gottes Pläne mit Israel. Und viele haben sich auch bekehrt durch dieses Buch. Und dann hat Lindsey wieder ein Büchlein geschrieben. Das ist immer gefährlich, wenn ein Buch sehr erfolgreich wird und dann muss man weitere Bücher schreiben. Und da muss man sich immer überlegen, ob die nötig sind. Und er hat eins geschrieben, das war unnötig. Und da hat er geschrieben, 40 Jahre ist eine Generation. Jesus Christus hat gesagt, diese Generation wird nicht vergehen, bis dies alles geschehen ist. Also, 1948, Staatsgründung Israels, 40 Jahre. 1988 wird Jesus Christus wiederkommen. Und wir wussten damals, das geht gar nicht. Wir sind natürlich Hallenze nicht gefolgt, sondern wir haben ganz klar gewusst, das geht nicht. Und es ging alles schief. Aber so schief, dass in Amerika haben dann viele gesagt, seht ihr, all diese Leute mit den Endzeit-Szenarien und so weiter, vergesst das, das sind Phantasten. Und die Reformatoren, die haben sich gar nicht mit solchen Themen abgegeben. Wir wollen richtig bibeltreu, reformatorisch, jetzt hätte ich fast noch gesagt, kalvinistisch sein. Und da machen wir nicht mit. Und der Pegel ist ausgeschlagen in die andere Richtung. Die interessieren sich nicht für Israel, nicht für Endzeit. Warum? Wegen eines Fehlers, von dem wir wussten, das dürfen wir nicht. Und darum ist es wichtig, dass wir dabei bleiben. Das Wort sagt, wir sollen die Zeichen der Zeit erkennen, aber nicht etwas machen mit den Zahlen, was wir nicht dürfen. Ja. Siehst du noch eine Frage von vorne? Nein, es ist alles. Nach dem Motto, nach meiner letzten Predigt, war das Volk total erledigt.